Wir sind mit unseren Schiffen seit 2015 ununterbrochen im Einsatz im Mittelmeer und haben Küstenwache ausgebildet, haben Schmugglerboote aufgebracht. Die deutsche Marine hat allein 22.000 Flüchtlinge das Leben gerettet. Was wir aber jetzt sehen, ist, dass viele andere Nationen sich auch ausgemeldet haben aus einem Grund. Wir sind seit etwa einem Dreivierteljahr vom italienischen Kommando in die entlegenste Ecke des Mittelmeers geschickt worden, wo es überhaupt keine Schmuggelrouten gibt und wo es auch keine Flüchtlingswege gibt. Das heißt, die Soldatinnen und Soldaten unserer Schiffe ohne eine sinnvolle Aufgabe seit Monaten. Deshalb werden wir jetzt unser Schiff zwar eingemeldet lassen, wir können auch innerhalb von 10 Tagen im Mittelmeer sein, wenn wir eine sinnvolle Aufgabe haben und gebraucht werden. Aber solange dies sich nicht abzeichnet, in der Nordsee wichtige Ausbildungsaufgaben wahrnehmen. Für uns ist wichtig, dass jetzt in Brüssel Klarheit geschaffen wird über den Sinn dieser Mission.